schnellen Ohnmacht auch fällt. Doch deren Silhouette ist so rank, erscheint so anmutig und schlank, was uns in Zufriedenheit hält. Auch den Reisegefährten, deren Augen die liebliche Landschaft verklärten, sodass den Weg als kurz wir nur spüren. Zu allein, um zu verstehen, lässt dennoch man es geschehen, ohne die Hand zu berühren. All jenen, die sind schon vergeben und die dunkle Stunden beleben, jemanden nah, der so anders ist. Good.